HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen zu den Archivschätzen im neuen Jahr mit Christiane Kreiner. Was ein Radioprogramm leisten soll, das wurde heftig diskutiert, gerade in der Nachkriegszeit, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz neu etabliert werden sollte. 1948 wurden Hörerinnen und Hörer in den Sendesaal von Radio Frankfurt eingeladen. Hier diskutierten sie mit dem Intendanten Eberhard Beckmann und mit Redakteuren der verschiedenen Ressorts über ihre Ansprüche, Wünsche und Vorstellungen. Die Meinungen waren vielfältig und sehr geteilt. Es ging um den Einsatz von Volksmusik, um die Sportergebnisse, um die Frage, ob Opern abendfüllend gesendet werden sollten und wie lange die Kirchen senden dürfen und welche Wünsche das Publikum an Wortsendungen und Musikfarben hat. Aus unserem Archiv senden wir zum Jahresauftakt ein Dokument, das die Nachkriegszeit spiegelt und zeigt, wie ein neuer demokratischer Rundfunk entsteht. Meine verehrten Damen und Herren, Sie haben soeben durch die freundliche Begrüßung, die Sie uns zuteil werden ließen, diesem Zusammensein von Radio Frankfurt und seinen Hörern einen schönen Auftakt gegeben. Einen Auftakt, der uns Mitarbeiter dieses Senders froh macht. Denn wir treten Ihnen ebenfalls mit den gleichen Gefühlen der Zuneigung und des Vertrauens entgegen. Für gewöhnlich arbeiten wir ja in einem Raum, der uns etwa so vorkommt wie das schalltote Studio unseres Hörspielkomplexes. Wir haben nicht, wie die Leute im Theater und im Vortragssaal, ein unmittelbares Echo unserer Arbeit zu erwarten. Und darum suchen wir, wo es auch immer angeht, Ihre Meinung, liebe Hörer, zu ergründen. Und darum sind wir so dankbar und sind so glücklich über Ihre Anwesenheit heute Abend. Und wenn ich Ihnen sage, dass wir Ihnen von vollem, ganzen Herzen für Ihr Erscheinen danke, dann ist das keine leere Floskel und es gilt, was auch immer die nächste Stunde an Kritik oder Zustimmung bringen mag. Vor etwas mehr als einem Jahr war unsere siebente öffentliche Diskussion dem gleichen Thema wie heute gewidmet. Andere Sender haben unser Beispiel nachgeahmt. Wir konnten inzwischen unserer Hörerpost immer mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Wir haben eine eigene Abteilung aufgebaut, die von sich aus an bestimmte Hörergruppen, die nach wissenschaftlichen Grundsätzen zusammengestellt wurden, Fragen richtet, briefliche Fragen und aus ihren Antworten bestimmte Schlüsse zieht. Und so haben wir denn im letzten Jahr manche Erkenntnis gesammelt. Und es wäre vielleicht gut und vernünftig, wenn ich die Hauptpunkte unserer nie abreißenden Diskussion mit unserer Hörerschaft jetzt zur Grundlage dieser Diskussion machte, das heißt also, wenn ich sie in der Reihenfolge aufzählte, sozusagen eine Disposition oder eine Tagesordnung gäbe. Aber das könnte nun hinwiederum Sie in Ihrer Unabhängigkeit hemmen und es könnte als eine Bevormundung aufgefasst werden. Und darum wollen wir das lassen. Und ich richte nur drei Bitten an Sie. Die erste Bitte ist, wir möchten allesamt, die wir hier im Saal sind, sachlich bleiben. Unsachlichkeit entwertet jedes Lob und jeden Tadel. Die zweite Bitte lautet, wir wollen uns allesamt kurz fassen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten uns, die wir hier oben auf dem Podium sind, zwischen zwei Trambahnhaltestellen am Rockzipfel erwischt und Sie müssten jetzt, bis der Schaffner wieder abklingelt, alles gesagt haben, was Sie sicher seit langem auf dem Herzen tragen. Meine dritte Bitte richtet sich auf die Tatsache, dass wir die Hauptmomente dieser Diskussion am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr ausstrahlen werden. In diesem Saal befinden sich schätzungsweise 800 Ohren. Jedes der Mikrofone, die hier aufgehängt sind oder die hier stehen, verkörpert Hunderttausende von Ohren. Und da es in jedem Hörerbrief heißt, viele Menschen sind gleich mir der Meinung oder Tausende fordern das Gleiche wie ich, sind Sie ja alle, die Sie hier auftreten werden, Anwälte von denen draußen, die heute nicht bei uns sein können. Und diese Leute draußen möchten klar und deutlich verstehen, was Sie vorbringen. Und deswegen bitte ich Sie, deutlich und langsam in der Richtung des Mikrofons zu sprechen, das Ihnen am nächsten ist. Ich persönlich spiele hier heute Abend nur eine Vermittlerrolle. Ich bin der Diskussionsleiter. Und doch kann es sich vielleicht das eine oder andere Mal ereignen, dass ich in der Hitze des Gefechtes selber Stellung nehme, und ich bitte im Voraus, mir das zu verzeihen. Im Grunde ist es eine Diskussion zwischen Ihnen und den Abteilungsleitern. Ein Rundfunkintendant steht immer ein bisschen zwischen seinen Mitarbeitern, deren Ideen und deren Arbeit er schätzt, und den Hörern, deren Wünsche er auf keinen Fall missachten darf. Und jetzt stelle ich Ihnen die Abteilungsleiter vor. Ich beginne an meinem Ende des Tisches. Da ist zunächst Herr Wolfhard Müller, der die Abteilung Hörermeinung leitet. Dann sehen Sie Herrn Bob, der seit dem 1. August das kulturelle Wort von Radio Frankfurt leitet. Dann kommt Herr Hofbauer, der das Spinnengeweb unserer Unterhaltung weben muss die ganze Woche lang. Dann kommt Herr Heinz Schröter mit hartem T, der die Kammermusik leitet, unser musikalischer Oberleiter, Herr Kurt Schröder. Dann kommt Herr Dr. Hünecke, der heute einen besonders schweren Stand hat, weil er das ganze politische Wort verteidigen muss. Herr Otto Herr befindet sich noch in Amerika auf einer 6-monatigen Studienreise. Und Herr Dr. Kaupisch ist in Stockholm. Dann kommt Herr Mösinger von unserer Rundschau aus dem Hessenland und den Heimatsendungen. Und zuletzt Herr Schilling, der die Sendebetriebsleitung vertritt, also den Sprecherstab und alles, was mit der Durchführung der Sendung zusammenhängt, mit Ausnahme natürlich der Technik. Und nun, meine Damen und Herren, lassen Sie uns keine kostbare Minute mehr verlieren. Ich bitte den Saal, das Wort zu ergreifen. Von Peter Buchdrucker. Zunächst möchte ich dem Frankfurter Rundfunk meinen Dank aussprechen für die Bemühungen, uns zu einem Diskussionsabend eingeladen zu haben. Ohne weiteres ist den Abendsendungen, ich meine also nach Feierabend, der allergrößte Wert beizumessen. Jeder von der Arbeit zurückgekehrte hat das Bedürfnis nach Entspannung und Erholung. Darf ich Ihnen deshalb vorschlagen, zu den Abendsendungen außer der Mitwirkung des Frankfurter Rundfunks auch Vereine aus Frankfurt am Main und Umgebung hinzuzuziehen, die in der Lage sind, den Anforderungen gerecht zu werden und ein Programm auszufüllen, das Anspruch auf Volkstümlichkeit erheben kann. Gerade die Volksmusik ist es, die uns allen so sehr am Herzen liegt. Bitte schön. Augustin Koch, Architekt, 52 Jahre. Ich hatte schon wiederholt korrespondiert mit dem Rundfunk, hauptsächlich mit dem Herrn Wolfhard Müller, den ich einen heute Abend persönlich kenne. Und ich brachte da immer wieder zum Ausdruck, dass die Verbindung mit den Hörern noch intensiver versucht werden soll zu schaffen. Ist es nicht möglich, dass man aus der Hörerschaft ein Gremium zusammensetzt, das bei der Programmgestaltung etwas mitwirkt, also eine Spitze der Hörerschaft gibt? Das ist ja eine anonyme Masse. Es wurde auch betont, dass man, wenn man vor dem Mikrofon steht, zu einer anonymen Masse spricht, die man nicht sieht. Aber diese Hörerschaft kann in Erscheinung treten, indem man eine Spitze schafft. Man braucht ja nicht gleich eine Zeitung zu machen, das wäre auch zu überlegen. Und dieses Gremium, das würde zusammenkommen, auch ab und zu vielleicht eine Diskussion im engeren Kreis am runden Tisch. Man hat den Kleingartenbauer, man hat all diese Dinge. Aber so den Hörer an sich mehr anzuholen, das wird doch wünschenswert. Und zu der Heimatsendung noch eine Sache. Sie bringen, ich hatte auch Gelegenheit mit Herrn Mösinger darüber zu sprechen, Heimatstücke. Und nun kommt zum Beispiel ein Vogelsberger Heimatstück, ich bin nun sehr viel im Vogelsberg, und da kommt ein Frankfurter Dialekt. Das läuft am eiskalten Rücken runter. Da müsste man doch versuchen, ein Heimatstück, das ist für viele was Schönes. Und um das wirklich packend zu gestalten, muss auch nach meiner Sicht dieser Dialekt gepflegt werden. Dankeschön, Herr Hoch. Nun haben Sie leider ja nicht, wie ich erwartet hatte, auf das Thema der Volksmusik in der guten Abendsendezeit geantwortet, sondern weitere Punkte vorgebracht. Ich frage jetzt, wer möchte zu diesem Vorschlag des ersten Redners sprechen? Bitteschön, wenn Sie... Ich bin ja auch der Meinung, dass Volksmusik durchaus in den Rundfunk mit hineingehört. Andererseits werden die meisten Hörer angewiesen sein auf die Zeit zwischen 20 und 22 Uhr. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass eine häufige Volksmusik zwischen 20 und 22 Uhr manchen an die Nerven geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine dauernde Musik von Hindemith dem einen oder anderen an seinen Nervus Sympathicus geht. Da will ich auch nicht dauernd zwischen 20 und 22 Uhr hören. Und da liegt der Schwerpunkt des Programms, dass in dieser Zeit möglichst viel geboten wird. Dass aber nicht der ganze Abend ausgefüllt wird mit einer Oper. Denn also für meine Person sind Opern in dieser Länge untragbar, wenn man nämlich den Tag über gearbeitet hat. Da hat man gar nicht den Atem und eine ganze Oper nicht anzuhören. Mir würde vollkommen genügen, wenn aus der Oper vielleicht mal ein Ausschnitt gegeben würde. Dazwischen aus anderen prägnanten Szenen von Kinos oder aus irgendeinem Theatersketch oder Kabarett, wieder andere Teile. Dass das Programm in dieser Weise aufgelockert wird, dass wir nicht durch Längen ermüdet werden. Wir wollen etwas mehr Pep in den Rundfunk hineinkriegen. Danke sehr. Würden Sie uns bitte noch Ihren Namen sagen und Ihren Beruf? Kaufmann. Danke sehr. Und jetzt, glaube ich, ist der Augenblick gekommen, wo wir Herrn Hofbauer, der für die Volksmusik zeichnet, bei uns einmal hören werden. Bitte schön. Es ist mir interessant, dass gerade in diesem Augenblick die Frage auftaucht und der Wunsch nach der Volksmusik. Wir haben gerade in der letzten Zeit die Volksmusik besonders gepflegt und wir hoffen, dass wir in Zukunft noch mehr in dieser Richtung tun können. Wir haben jetzt sogar einen eigenen Referenten für dieses Gebiet und haben ungezählte Verbände aufgefordert, mitzuwirken. Es ist also nicht so, wie der erste Herr sagte, dass wir die Frankfurt und Umgebung und die Amateure nicht berücksichtigen, sondern gerade das haben wir jetzt gemacht. Natürlich werden jetzt Klagen der Zunftmusiker kommen und werden sagen, das ist nicht in der Ordnung, die Leute spielen nicht immer ganz einwandfrei. Das ist wahr, aber andererseits fördert es die Freude an der Musik Und wir berücksichtigen auch das ländliche Publikum, die ganz besonders solche Sendungen wollen. Andererseits dürfen wir die Volksmusik nicht in diesem Maß ausbreiten, wie es nun gefordert worden ist. Denn ich glaube bestimmt, selbst wenn sich hier niemand gemeldet hat, dass unser Hörerpublikum sich beschweren würde, wenn wir zum Beispiel jeden Abend oder jeden zweiten Tag eine Volksmusiksendung brächten. Ich glaube, wir haben es schon so dosiert, wie es erträglich ist. Wir nehmen nun Kritik und Klagen sehr gerne entgegen, aber vielleicht dürfen wir gegenfragen. Wann wollen die Hörer Volksmusik hören? Dazu hätten wir sehr gerne Urteile. Zu welchen Tageszeiten? Sowohl die Freunde der Volksmusik als die Feinde der Volksmusik. Darf ich vielleicht bitten, dass sich verschiedene Hörer dazu äußern? Bitte sehr, Sie haben den Wunsch. Vielleicht in den frühen Morgenstunden. Sind Sie spät aufstehen? Es wäre wichtig, sich klarzumachen, was ist Volksmusik? Es wird gewöhnlich gesagt, Volksmusik sei runtergekommene, gute Musik. Das ist nun nicht wahr. Volksmusik ist altes Volksgut, entweder sind es Volkslieder oder sind es Volkstänze. Anderes gibt es in der Beziehung nicht viel. Aber unsere größten Meister, Haydn, Mozart, Beethoven, haben aus diesem Gut geschöpft. Sie haben sogar für Volksmusikkapellen geschrieben, wie zum Beispiel Beethoven die Mödlinger Tänze oder Haydn seine sogenannten Länderer oder Ländler, ebenso Mozart. Ich habe zweimal eine Sendung gemacht, große Meister volkstümlich, und habe reinste Volksmusik gebracht, aber nur von unseren größten Namen komponiert. Und die gehen Hand in Hand mit dem, was im Volk heute noch umgeht, was aber zum großen Teil natürlich verfälscht wurde und gerade von den Dilettanten verfälscht wurde. Wir möchten gerne wieder zurückgehen zu dem unverfälschten Volksgut, aber das können wir nur langsam machen unter Mitarbeit vieler, die sich dafür interessieren. Danke, Herr Hofbauer. Darf ich vielleicht an diesem Punkt die Volksmusik abbrechen? Vielleicht, um unserer Zusammenkunft neue Fruchtbarkeit zu geben, gehe ich ganz kurz auf den Hauptpunkt ein, den Herr Hoch heute Abend, wo wir nun hier versammelt sind, seltsamerweise, aber er hat ja sonst keine Gelegenheit, vorbrachte, dass nämlich die Hörer keinen Einfluss auf das Programm haben, dass man eine Art Hörerparlament bilden sollte. Da ist es nun so, dass in diesem Herbst, wenn Radio Frankfurt in deutsche Hände übergeleitet wird, ein deutsches Rundfunkgesetz verkündet werden wird, dass dann ein Rundfunkrat der eigentliche Träger des Unternehmens ist und dass in diesem Rundfunkrat jeder von Ihnen einen oder mehrere Vertreter hat. Denn es ist die Regierung darin, es sind die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, kulturelle Organisationen, die Kirchen vertreten. Und jeder von Ihnen hat dort in dem bis jetzt 26-köpfigen Rundfunkrat eine Stimme. Heute Abend nun wollen wir über so schwierige Fragen nicht sprechen, sondern über unser Programm. Das steht auf dem Zettel. Und wer möchte jetzt zu einer Programmfrage sprechen? Darf ich Sie drüben in der Ecke bitten? Ich möchte mich vor allen Dingen ganz entschieden dagegen wehren, dass die Volksmusik, die ja jetzt eingehend hier besprochen worden ist, auf Kosten der Jazzmusik noch weiter vergrößert ist. Wir haben von 1933 bis 1945 so ausgiebig die Volksmusik im Radio genossen. Einige Jahre ein wenig stiefmütterlich behandelt werden dürfte. Deswegen muss der Jazz nicht unbedingt das ganze Programm einnehmen, aber das muss einmal festgestellt werden. Möchte ich zu den Abendfüllprogrammen Folgendes sagen. Ich finde diese Einteilung, dass in jeder Sendung für jeden etwas vertreten wird, die finde ich einfach schändlich. Man kann einen Geschmack, man kann nicht verlangen, dass der eine Operettenmusik und der andere mit einer Opernarie und dass das alles zusammengeschmissen wird, nur damit jeder innerhalb einer Sendung von 60 oder 90 Minuten sich seinen Teil herauspicken kann. Ich bin dafür. Ich bin dafür, dass Sie die Sendungen präzisieren, dass Sie sie auf bestimmte Gebiete verlegen. Wenn Sie Opern senden oder Opernmusik senden, dann senden Sie nur solche und bauen Sie keine Operetten mit ein. Und wenn Sie Tanzmusik senden, dann spielen Sie Tanzmusik und bauen nicht einen Börschel, einen guten Börschel ein. Den gar nicht gesagt wird. Und das gilt meines Erachtens für sehr viele, also für das Musikprogramm allgemein. Hatten Sie sich gemeldet? Ja. Ja, bitte sehr. Auf diesem Gebiet der Operette. Es wurde vor kurzem ein Programm gehalten, und zwar hat sich das betitelt ein Interview in der Hölle oder im Himmel mit Kalman. Diese Idee ist sehr gut. Sogar gut. Nur hat es einen Fehler gehabt. Wenn man einen Komponisten irgendwie interviewt, dann muss er feststellen, dass er sehr viele Sachen geschrieben hat und nicht nur Tschadersfürste. Und gerade Kalman hat diesbezüglich sehr viele Operetten und auch sehr viele nette Lieder geschrieben. Und ich glaube, in dieser Beziehung war der gute Herr, der die Interview durchgeführt hat, etwas, glaube ich, mehr in die Hölle heruntergestiegen als im Himmel. Und das hat er falsch gemacht, unbedingt. Wenn man zum Beispiel Leha, Strauss, Kalman oder alle, wie sie heißen, diese guten Operettenkomponisten verwendet, dann soll man ganze Teile von verschiedenen der Operetten dazu verwenden. Sie werden vielleicht sagen, ja, wir haben keine Noten dafür. Gut, Verständnis. Auch das ist vielleicht möglich. Aber da gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit. Bauen Sie die Technik hinein. Fangen Sie zwischendurch mit Schallplatten an. Es ist ja eine geschlossene Veranstaltung. Es ist ja keine offene Sendung. Nehmen Sie Schallplatten dazwischen. Dadurch ist ja, es ist nicht alles so gewesen, denn gerade diese Sendung war keine Schallplattensendung, sondern sie war größtenteils eine richtige Sendung. Und deswegen bitte ich vielleicht, dies auf diese Art Technik mit den anderen Künstlern zu vereinigen. Weizend von Ihnen, und vielleicht liefern Sie uns die Schallplatten. Ich lade Sie ein, mal in unser Archiv zu schauen, das durch den Krieg und die Nachkriegszeit furchtbar gelitten hat. Wenn ich Ihnen die Zahl sage von spielfertigen Platten, die wir noch haben, dann werden Sie erschrecken. Es sind nur ein paar hundert und früher hatte ein Sender Zehntausende. Also das ist kein Ausweg für uns, und vielleicht spricht zu diesen Schwierigkeiten noch ein wenig unser musikalischer Oberleiter, Herr Schröder. Bitte sehr. Und zwar möchte ich Folgendes sagen. Ich glaube Ihnen das aufs Wort. Auch das wird der Fall sein. Aber es ist vielleicht eine andere Möglichkeit. Tauschen Sie aus. Mit anderen Sendern. Ich weiß, es geht. Wenn Sie einseitig. Das ist keine gute Möglichkeit. Dann werden Sie zu diesem Schluss kommen, dass alles geht, wo ein Weg ist. Danke, Herr Schröder. Darf ich gleich erst dazu mal sagen, dass in dieser Sendung nicht nur Schadersfürstin gebracht wurde, sondern auch Faschingsfee und Gräfin Maritzer. Als zweites, die Idee, Schallplatten von Kalman zu bringen, ist eine Unmöglichkeit in der Durchführung, da es keine Schallplatten von Kalman mehr gibt. Kalman durfte 15 Jahre nicht mehr in Deutschland gesendet werden. Die paar Schallplatten, die vielleicht noch existieren, sind verloren gegangen, zertrümmert, schlecht, sind nicht mehr zu brauchen. Also auch selbst wenn wir einen Austausch von Schallplatten machen wollten mit anderen Sendern, ist es praktisch nicht durchführbar bei Emmerich Kalman. Zweitens glaube ich nicht, dass sich ein Sender dazu verstehen wird, einem anderen Sender Schallplatten zu leihen, denn die sind doch zu diffizil zu behandeln. Danke. Bitte sehr. Verzeihen Sie, jetzt hat der Herr neben Ihnen das Wort. Es scheinen in diesem Saal sehr viele Musikfreunde zu sein. Ich bin auch ein Musikfreund. Aber ich glaube, man kann auch mal von Wortsendungen sprechen. Ja. Mir ist neulich eine Sendung besonders aufgefallen, und zwar ging es da um Parlamentsdebatten. Und ich glaube, diejenigen Leute, die draußen an den Lautsprechern sitzen, die würden doch sehr interessiert sein, zu erfahren, wie sich ihre Abgeordneten in den Parlamenten benehmen, beziehungsweise was sie für ihre Hörer tun, für ihre Wähler tun. Und ich glaube, auf diesem Gebiet dürfte man öfter mal eine Sendung einschalten. Das kann sein, wann es will, nur wenn der Hörer weiß, dann und dann kommen mal solche Sendungen oder werden sie gesendet, dann sitzt sie am Apparat. Auf diese Art und Weise kann man auch einen sehr guten Kontakt zwischen Wählern und Abgeordneten im Parlament bilden. Vielleicht lässt sich dieser Vorschlag verwirklichen. Herr Dr. Hünecke, Sie haben die bisherigen Parlamentsübertragungen gemacht. Wollen Sie ein paar Worte dazu sagen? Ich freue mich sehr, diese erste Äußerung aus dem Hörerkreise über die Parlamentsdebatten zu hören. Ich bin sehr dafür. Und ich freue mich auch deswegen besonders über diesen Einwurf, weil er meine Position etwas stärkt. Ich sage das bewusst deswegen, weil ich natürlich bei Übertragungen aus dem Parlament, aus dem Wirtschaftsrat oder wie heute aus der Pressekonferenz des Verwaltungsrates immer andere Teile des Programms in den Hintergrund drängen muss. Im Wesentlichen natürlich den Unterhaltungsteil. Und ich weiß, dass Herr Hofbauer häufig sehr, sehr schlecht auf mich zu sprechen war, gerade weil seine Sendungen ausfielen. Es wäre sehr zu wünschen, wenn wir es häufiger tun könnten. Aber es lässt sich aus programmtechnischen Gründen nicht immer so häufig tun, wie ich es auch selbst gern möchte. Wer möchte sich noch zu diesem Problem äußern? Zu diesem. Wenn man in der Nachrichtenübermittlung an die Quelle herangeht, das tut man bei den Übertragungen von irgendwelchen Parlamentsdebatten. Wie wäre es aber, wenn wir auch etwas stärker an die Presse herangingen und da ebenfalls die Quelle aufsuchten? Ich halte es jedenfalls für interessanter und instruktiver, wenn man eine gute Presseschau kriegt und unter anderem auch Auszüge aus der ausländischen Presse, als wenn wir ein Konglomerat von irgendwelchen Ansichten übermittelt bekommen, aus dritter Hand. Denn letzten Endes kann sich der Hörer und jeder Einzelne mal am besten informieren über irgendwelche Fragen, die ihn interessieren, wenn er an die Quelle herangeht. Und das ist in diesem Falle hinsichtlich der Presse, die tatsächlichen Äußerungen der Auslandspresse. Und die, finde ich, kommen in dem Frankfurter Radio sehr kurz, namentlich wenn man die ausgezeichneten Übersichten zum Beispiel des Londoner Rundfunks hört. Herr Dr. Hünecke. Auch in diesem Falle wird es nicht leicht sein, Ihrem Wunsch, der zugleich auch der Wunsch der Nachrichtenabteilung ist, zu entsprechen. Wir haben es seit kurzem eingeführt, Pressestimmen inländischer und ausländischer Organe wiederzugeben. Es reicht leider die Zeit nicht aus, die uns zur Verfügung steht. Denn wir möchten natürlich diese Pressestimmen dann auch sehr übersichtlich gestalten. Wir wollen nicht nur kleine Auszüge oder größere von wenigen Zeitungen geben, sondern ein möglichst komplettes Bild, das sich aus vielen kleinen Mosaiksteinen zusammensetzt. Und glauben Sie mir, es ist auch nicht sehr einfach, dies zu tun. Der Londoner Rundfunk hat es in dieser Beziehung etwas einfacher als wir, auch hinsichtlich der ihm zur Verfügung stehenden Zahl der Mitarbeiter. Wir stehen nämlich auch dem Problem gegenüber, wenn Sie erlauben, dass ich das zwischendurch einmal sage, dass wir ein gewisses Gleichgewicht zwischen Wort und Musik halten müssen und dass wir dadurch, dass unser Sender in Frankfurt steht, viele politische Aufgaben bekommen, die andere Sender nicht haben. Und was die Parlamentsübertragungen angeht, leider erfahren wir immer erst zu einer Zeit, wenn unser Programm bereits ausgedruckt ist, wenn Sie es in Händen haben und erwarten dürfen, dass es wenigstens im Großen und Ganzen so kommt, wie wir es Ihnen gedruckt servieren, erfahren wir erst von bevorstehenden interessanten Debatten in den Parlamenten. Dann nehmen wir wohl, wie es jetzt geschieht, die Sendepause zu Hilfe, um das ausgedruckte Programm nicht allzu sehr zu stören. Eine zweite Schwierigkeit ergibt sich in den Parlamenten, dass wir mit unserem Willen zur absoluten Objektivität darauf achten müssen, dass alle Parteien bei uns gleicherweise zu Wort kommen. Das bedingt, dass Herr Dr. Hünecke, wenn er nach Wiesbaden geht, in die Landesversammlung, dass er mit den Fraktionsführern sprechen muss, dass die Politiker sich etwas nach uns richten müssen, dass sie in der Redezeit aufeinander Rücksicht nehmen, damit nicht die eine Partei eine Stunde über den Hörer zu hören ist und die andere nur 5 Minuten. Aber vollkommen recht haben Sie damit, dass wir so oft es möglich ist, dem Volk, unseren Hörern, einen unmittelbaren Einblick in die Tätigkeit der Leute geben sollen, die Sie, verehrte Anwesende, gewählt haben und die für uns arbeiten müssen. Wer möchte jetzt zu einem weiteren Punkt unseres Programms sprechen? Bitte sehr. Ernst August Stolte, 28 Jahre. Ich finde es außerordentlich bedauerlich, dass ein solch großes Gebiet wie der Sport heute Abend hier nicht vertreten ist. Vielleicht könnte einer der Herren dazu mal Stellung nehmen. Verzeihen Sie, ich vergaß zu sagen, dass Herr Mösinger auch der Verantwortliche für den Sport ist. Sie sind an der richtigen Adresse. Wir Hörer von Radio Frankfurt, die Sporthörer, und das bitte ich zu bedenken, sind ein sehr, sehr großer Teil. Wir sind absolut nicht damit einverstanden, dass die Sportnachrichten und die Sportreportagen gekürzt werden. Ich denke da zum Beispiel an den Auslandssport, der auf eine Zeit verlegt wird, wo ihn die meisten nicht mehr hören können, insbesondere die Jugendlichen, die ja zu diesem Zeitpunkt, und das ist 0.15 Uhr, dann nicht mehr hören können. Vielleicht nimmt Herr Mösinger dazu einmal Stellung. Von allen Sendern in Deutschland oder in den Westzonen hat Radio Frankfurt den größten und den ausgedehnten Sportteil. Einen so großen Sportteil, dass uns von den Hörern, die sich für den Sport nicht so sehr interessieren, schon oft Vorwürfe gemacht wurden über die starke Betonung des Sports. In den Sendungen von Radio Frankfurt. Ich glaube, irgendeine Vermehrung des Sportteiles bei Radio Frankfurt können wir nicht durchführen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die verhältnismäßig späte Zeitlage der Sportsendungen bedingt ist durch das Hereinkommen der Sportmeldungen. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in unserem Sportdienst sonntags von nachmittags um 4 bis abends um 9 etwa 200 bis 220 Telefongespräche zu erledigen, die aufgenommen werden müssen, die verarbeitet werden müssen, die geschrieben werden müssen und die dann erst gesendet werden. Es ist unmöglich, da noch mehr zu tun. Was den Auslandssport betrifft, den der Herr gerade eben angesprochen hat, so ist dazu zu sagen, dass wir die wichtigsten Sportereignisse im Ausland ohne weiteres und immer unseren Hörern vermitteln werden. Wir können aber nicht die kleinen Sportmeldungen, die kleinen Sportereignisse im Ausland, das können wir unmöglich machen. Das würde eine Ausdehnung unseres Sportteils bedingen, die einfach zeitlich nicht möglich ist und die wir auch den Hörern nicht antun können, die sich für den Sport weniger oder gar nicht interessieren. Danke. Lassen Sie mich bitte folgenden Gedanken einmal aussprechen. Noch nie ist ein Rundfunksender der Ersatz für die Zeitung, für das Theater, für den Vortragssaal gewesen. Das ist unmöglich, wenn Sie in einem Programm, das von früh bis spät die verschiedensten Phasen Ihres Lebens durchläuft, das auch da ist, wenn Sie im Geschäft sind, dass wir in einem solchen Programm einen vollkommenen Abriss alles dessen geben, was ich eben nannte. Ein Rundfunksender ist immer der große Anreger. Er soll Sie hinleiten und hinlenken, damit Sie sich mit den Fragen, die wir anschneiden, nun weiter vor dem bedruckten Papier oder im Gespräch befassen. Er soll Sie anregen, in die Oper zu gehen, wenn Sie bei uns die Oper gehört haben und schon ein gewisses Bild vermittelt bekamen. Wir ersetzen dies alles nicht. Wir wären zu kühn, wenn wir das von uns behaupten wollten. Und wenn Sie diesen Gesichtspunkt berücksichtigen, sehen Sie unser Programm schon mit ganz anderen Augen an. Und augenblicklich stehen wir ja an einem Punkt, wo in Hessen und in Westdeutschland die Tageszeitungen zum Teil bereits täglich wieder erscheinen oder in nächster Zeit erscheinen werden, die Heimatblätter, die Zeitungen, die montags den großen Sportteil haben. Und da ist es unser gutes Recht, aus diesen Aufgaben ein wenig herauszugehen, die wir nur übernommen haben, weil es keine Zeitungen gab, und sie denen wieder zu überlassen, die dafür da sind. Bitte schön. Ja, sagen Sie oder du uns deinen Namen und dein Alter. 12 Jahre, fein. Samstags war die ganze Zeit immer um 23.15 Uhr die ersten Sportergebnisse. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, aber könnte man die nicht oder hätte man die nicht von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr verlegen können? Ich hoffe, dass du auch um 23.15 Uhr schon im Bett warst, nicht wahr? Ja. Herr Mösinger, wollen wir bitte? Zu der Frage der Sportfrühmeldungen am Samstag darf ich sagen, dass das nicht möglich ist. Denn wir haben von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr ja neben der Sendung, die über den allgemeinen Sender läuft, eine eigene Sendung für Kassel rund um Kassel. Also können wir in dieser Zeit keine Sportmeldungen geben. Es ist auch außerdem so, dass die meisten Sportereignisse vom Samstag um 19.30 Uhr praktisch noch gar nicht für uns erreichbar sind. Wir hatten ja eine Zeit lang um 19.30 Uhr mal ganz kurze Sportmeldungen gehabt am Samstag, und es hat sich herausgestellt, dass es praktisch nicht möglich ist, weil im Sommer einfach die ganzen Spiele und die sportlichen Ereignisse um diese Zeit noch nicht beendet sind. Wir müssen sie also am späten Abend bringen, und außerdem kommt wiederum dazu, dass viele unserer Hörer erklären, ach, der ewige Sport, wir wollen was anderes hören. Also auf das spielen wir. Eine Dame hat sich gemeldet. Bitte sehr. Vielleicht werde ich jetzt ausgelacht, nur eine ganz Kleinigkeit. Und zwar handelt es sich um die Sportsendungen sonntags von 10 bis halb 11. Mir tut der arme Schorsch Dietrich nämlich immer furchtbar leid. Der muss das in einem derartigen Tempo runterrasseln. Und dann heißt es auf einmal, hier ist Radio Frankfurt, es ist 10.30 Uhr, wir bringen Musik. Dann stelle ich mir den armen Schorsch Dietrich immer vor, dass er schweißtriefend da sitzt und kaum noch tanzen kann. 5 Minuten ist es. Wirklich nur, die er länger brauchte, um diese ganze Sendung etwas langsamer und dem Hörer auch durch kleine Notizen nachhelfen könnte. Also bestimmt, es sind nur 5 Minuten. Ich habe Herrn Dietrich selbst mal geschrieben, fast wörtlich dasselbe. Ja. Man würde nicht mitkommen, wenn man nicht die Musik kürzen könnte. Ich habe die Tabelle da, wissen Sie, von den Verbandsspielen. Ja? Ich suche da drin rum. Es gibt einen anderen Ausweg, meine Herrschaften. Wir lassen Herrn Dietrich nicht alle kleinen Spiele mehr nennen. Das tun jetzt die Heimatzeitungen. Ich glaube, dann kann er auch etwas langsamer sprechen und Sie können mitschreiben. Bitte sehr. Für die unseren Sendungen sagen. Ja. Ich glaube kaum, dass unsere Hörer irgendetwas dagegen einzuwenden haben, dass an alle Tage. Denn ich freue mich selbst auf den Mittwoch, an dem wirklich eine schöne Umwelt übertragen wird. Danke, das tun nicht nur Sie, sondern auch viele Hörer, sogar aus dem Ausland, die unsere Opernsendungen lieben und mittwochsabends einschalten. Darf ich Sie bitten? Bitte. Pfarrer Hess. Ich muss sagen, es ist sehr eindrucksvoll, heute Abend zu erfahren, mit welcher Vehemenz hier Sport und Musik und Wort und alles verlangt wird. Und es scheint in gewissem Sinne der Intendanz recht zu geben, wenn sie der Kirche immer wieder gesagt hat, wir haben für euch wirklich keinen Platz. Ich glaube, dass das Unbehagen, das wir verspürt haben, sich in den letzten 4 Wochen etwas gelegt hat. Wir haben Sendungen von dem großen 700-Jahr-Feier in Köln gehört. Wir haben den Katholikentag in Mainz. Wir haben eine Reportage über die Kolpingsfamilie gehabt. Wir werden jetzt über die Fuldaer Bischofskonferenz etwas hören. Ich muss sagen, selbst wir von der evangelischen Kirche freuen uns sehr, dass überhaupt das Christentum nun einmal hier etwas zum Worte kommt. Aber ich möchte doch etwas zu bedenken geben, dass der Senderaum Frankfurt wesentlich auch evangelisch. Und ebenso das Hinterland Oberhessen wie überhaupt Hessen wesentlich evangelisch durchsetzt ist. Ich darf Ihnen diesmal wirklich für einige Tausende sprechen, die sich freuen, wenn wir sonntagmorgens die Morgenfeier, die von Ihnen ja in vieler Hinsicht sehr kritisiert werden, senden. Ich glaube aber, dass darüber hinaus viele Dinge in der evangelischen Kirche wie in der katholischen vorgehen, die wichtig wären, auch in dem Sender Frankfurt gehört zu werden. Ich möchte hier nur erwähnen, etwa der große Kirchentag zu Eisenach. Es ist mir gleichgültig, ob das Herr Dr. Hünecke unter dem politischen Wort bringt oder Herr Popp unter dem kulturellen Wort. Es war immerhin ein Wort zur Einheit Deutschlands, das von der ganzen Welt sehr ernst genommen worden ist, das außerdem eine 400-jährige Entwicklung der evangelischen Kirche abgeschlossen hat, in Form einer Konstitution dieser Kirche. Es ist nicht von Radio Frankfurt der Mühe wert gefunden worden, das zu erwähnen, höchstens in den Nachrichten. Wir haben darum gebeten, sogar in einer Pressekonferenz, dass etwa die evangelische Woche hier in der Paulskirche gesendet würde. Da waren sehr interessante Streifen, wie etwa das Gespräch des Gewerkschaftssekretärs Tarnow mit einem Vertreter der Kirche in einer öffentlichen Diskussion. Es war sehr interessant, etwa eine öffentliche Diskussion über den Glauben dort zu hören, wie sie in der Schärfe vielleicht selten geführt worden ist. Wir versuchen seit 3 Jahren, das etwa zu dem großen Jugendtreffen im Hutpark, bei dem 2000 bis 4000 evangelische Jungs und Mädels zusammenkommen, einmal ein Sendewagen kommt. Der Herr des Sportes wird sich freuen, dass seit 3 Jahren das Fußballspiel an diesem Sonntag dominiert. Aber all diese Dinge möchte ich doch hier einmal nicht mit irgendwelcher Schärfe, sondern mit der Bitte vorbringen dürfen, dass wir vielleicht doch auch einmal diese Brücke beschreiten und die Wünsche immerhin eines großen Teiles ihrer Hörerschaft, die vielleicht hier in diesem Kreise nicht offen ausgesprochen wird, in dieser Weise ernst zu nehmen. Danke. Ich glaube, Herr Popp wird jetzt mal dazu sprechen. Wir beobachten vom Rundfunk aus in gleicher Weise das religiöse Leben der Katholiken und der Evangelischen. Und es ist durchaus möglich, dass durch die außerordentliche Anhäufung der Ereignisse der Eindruck entstanden ist, dass wir in diesem Augenblick das Geistesleben der katholischen Kirche vorgezogen haben. Das ist aber nicht der Fall. Ich kann Sie versichern, dass wir auf diesem Gebiet, gerade auch über Deutschland hinaus, wachsam sind und dass Sie schon in nächster Zeit verschiedene interessante Sendungen auf diesem Gebiet hören werden. Herr Pfarrer, Sie möchten noch etwas sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie ja erst seit 1. August diese Sendungen übernommen haben, in Zukunft einen so erfreulichen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass gegenwärtig in Amsterdam 145 Kirchen der Welt vereinigt sind, dass es sich hier um ein Ereignis von Weltbedeutung handelt. Und ich freue mich, dass, wieder gesagt, entweder Herr Dr. Hünecke oder Sie das in der richtigen Weise dann würdigen werden. Herr Dr. Hünecke, Sie wissen ja, wie es mit dieser Konferenz stand. Ja, es ist leider so, dass uns von Seiten der evangelischen Kirche bisher noch nicht die Anregung zuteil wurde, die es uns erlaubt hätte, zu diesem Gegenstand, nämlich der Weltkirchenkonferenz in Amsterdam, etwas ausführlicher Stellung zu nehmen. Sie wissen selbst, Herr Pfarrer Hess, dass wir die Übertragungen von den katholischen Veranstaltungen in einen größeren Rahmen hineingestellt haben. Und nichts wäre begrüßenswerter, als wenn wir die Amsterdamer Weltkirchenkonferenz ebenfalls in einen solchen größeren Rahmen hineinstellen würden. Wir wären über nichts erfreuter als über ein wegweisendes Wort der evangelischen Kirche zur politischen, zur weltpolitischen Lage oder zur Lage überhaupt. Bisher sind uns aus Kreisen der evangelischen Kirche, soweit es jedenfalls mein Arbeitsgebiet betrifft, noch nicht die Anregungen gekommen, die wir uns erwünscht hätten. Ich freue mich daher ganz besonders, jetzt wenigstens mich an Sie wenden zu können, Herr Pfarrer Hess, um zumindest über die Weltkirchenkonferenz in Amsterdam einen Kommentar oder ein Gespräch herbeiführen zu können. Herr Pfarrer, noch einmal. Ja. Ich darf vielleicht noch daran erinnern, dass wir ein Gespräch mit Pastor Niemöller zur Weltkirchenkonferenz bereits gesendet haben. Und ich möchte hinzufügen, dass wenn Sie unser Programm aufmerksam verfolgen, dass Sie nicht nur die rein kirchlichen Dinge finden, sondern dass Sie in vielen unserer Gespräche, zu denen wir prominente Verfechter der christlichen Ethik, der ethischen Haltung hinzuziehen, das ausgesprochen finden, was Herr Pfarrer Hess in unserem Programm zu vermissen glaubt, nämlich eine Betonung der Fundamente, auf denen wir hier in Europa und im Westen unserer Welt aufgebaut haben. Bitte sehr. Ich wollte nochmal zu den Ausführungen von den Herrn Pfarrer sprechen. Ja. Die bringen doch auch ab und zu aus dem religiösen Leben Notizen. Ja. Da wird ja. ja auch vieles erwähnt. Ja. Und dann möchte ich noch mal ein anderes Gebiet streifen. Die Frauensendung. Die sind doch so sehr schön. Also ich bin Hausfrau, interessiere mich sehr dafür und viele meiner Bekannten auch. Und bin sehr enttäuscht gewesen, dass letztlich verschiedentlich auch die Frauen sind. Ja. Diese Rede von der Holländerin zum Beispiel und dann noch etwas, ich weiß im Augenblick nicht mehr. Jedenfalls war ich sehr enttäuscht von meiner Bekannten auch. Und der häusliche Ratgeber ist doch so anregend zu anstellen. Danke sehr. Dort drunten sitzt Frau Dr. Stricker, die mag sich dazu äußern. Bitte, Frau Dr. Und ich lade mir auch eine Öffentlichkeit sagen, dass sehr oft Frauensendungen geopfert werden, wenn dringende Politiker oder auch Sportveranstaltungen vorliegen. Ich sage, ich möchte hier auch mal hier zum Ausdruck bringen, dass sehr häufig Frauensendungen geopfert werden, wenn dringliche politische oder Sportsendungen vorliegen. Es sind leider die Frauen dann sehr häufig diejenigen, die ins Hintertreffen geraten. Aber auf der anderen Seite hat bei uns die Intendanz so viel Einsehen, dass wir dann manchmal an anderen Zeiten, zum Beispiel neulich einmal abends, dann berücksichtigt worden sind. Wir haben eben in der Redaktions-, in unserer Programmsitzung einen Männerüberschuss. Das ist das Pech von Frau Dr. Springer. Aber sonst, meine Herrschaften, sind an unserem Sender die Frauen absolut gleichberechtigt. Die Sendeleitung ist in Händen einer Frau und viele andere wichtige Funktionen werden bei uns von Frauen ausgeübt. Und die Frauensendung hat eben wie alle Sendungen, wie die Sportsendung, wie alles, wenn wir durchs Programm gehen, das Pech. Jede Sendung hat das Pech, dass sie sich mit anderen in den Ablauf unseres Sendetages teilen muss und dass ab und zu wichtige Dinge aufkreuzen, wie eben diese Landtagsübertragungen, die uns dann schonungslos das Programm ändern lassen. Herr Intendant, vielleicht noch mal zu einem Thema Stellung nehmen, das heute Abend bisher unerwähnt geblieben ist, und zwar das Thema über die Hörspiele Freitagabend. Ja. Da möchte ich eine Frage an Sie stellen. Warum werden so außenfallende Hörspiele gesendet? Warum bringt man nicht etwas so wie zum Beispiel die letzte Sendung Angelika oder Feline, die doch bestimmt gefallen haben, und dann immer so etwas ausfallen, was die Hörer eigentlich überhaupt nicht interessiert? Wollen Sie, Herr Bock, dazu sprechen? Ja, ich möchte dazu sprechen. Das Gebiet der Hörspiele, das mit etwa 30 Hörspielen im Jahr angesetzt ist, Originalhörspiele, die wir hier zubereiten. Dieses Gebiet der Hörspiele ist genau so breit und verschiedenartig, wie es die Wünsche sind, die etwa den Spielplan der Theater betreffen und wo man auch verlangt, dass man ganz bestimmte Stücke mehr hören oder beziehungsweise sehen kann wie andere. Wir müssen auf diesem Gebiet eine gute, dosierte Auswahl treffen. Wir wissen, dass dieses Gebiet überhaupt eines ist, das noch im Grunde genommen weiter erforscht wird, bei dem wir also vor neuen Experimenten und neuen Überraschungen stehen. Es ist nicht einfach, allen im Hörspiel gerecht zu werden. Wir brauchen Experimente, wir brauchen auch diese Dinge, die wir mit jungen Dichtern und jungen Schriftstellern zusammen zubereiten wollen. Sie haben vorhin den Namen Goethes erwähnt. Sie haben ihn erwähnt als des Olympias, der hier in dieser Stadt aufgewachsen ist und dessen Geist Sie auch im Rundfunk widerspiegelt sehen wollen. Aber ich glaube, dass es ein ganz besonderes Verdienst wäre, wenn man gerade im Namen Goethes im nächsten Jahre den jungen Schriftstellern Gelegenheit geben würde, auch auf dem Gebiet des Rundfunks, auf dem Gebiet des Hörspiels und auch der anderen Sendungen, so weit es geht, zu erscheinen. Darüber hinaus werden wir dafür Sorge tragen, dass durch eine besondere Goethe-Stunde, die wir vom 1. Januar 1949 ansetzen werden, alles das behandelt wird, was das Leben und die Werke Goethes betrifft, und zwar in einer wirklich lebendigen Form. Aber vielleicht äußert sich auch zum Hörspiel noch mein Mitarbeiter Herr Steiner. Wie bereits Herr Bock erwähnte, müssen wir unseren Sendeplan so variabel wie möglich gestalten. Das heißt, wir versuchen nun durch die Auswahl unserer Sendungen den verschiedenen Wünschen und Geschmäckern zu entsprechen. Natürlich findet das Lustspiel oder die heitere Auswahl der Hörspiele breitere Kreise. Das ist verständlich, denn jeder sucht ja Entspannung in Form des Sich-Vergessens und sich des Unterhaltens. Aber unsere große Aufgabe wird es doch sein müssen, den Stand des Lustspieles auf ein Niveau zu bringen, wie wir es anstreben im Sinne feinerer Gestaltungen im Stoff. Das wäre wohl, was ich dem Herrn für Angelika und Philine zu antworten hätte. Ja, bei den Hörspielen von Radio Frankfurt, da fehlte manchmal das Terminelle. Zum Beispiel denke ich da an Parkstraße 13, das ich einmal von Radio Stuttgart abhörte. Ich hörte in der letzten Zeile mehr Volkstümliches. Auch das Kriminelle bringt Entspannung. Herr Steiner. Der Eingang an kriminellen Hörspielmanuskripten ist bei uns etwas sehr dürftig. Und von den wenigen Dürftigen sind die wenigen gut. Aber diese haben wir alle gebracht. Sie hörten eine Diskussion aus dem Sendesaal aus dem Jahr 1948. Diese Sendung können Sie auch nachhören in der ARD Audiothek. In der Rubrik HR Retro. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.